1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitag Nacht, die Freitag Nacht Ausgabe. Das heißt, das ist eine freie Themenausgabe. Ihr könnt euch hier bei mir melden, wenn ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt, egal über was. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin ist die Michaela. Michaela ist 25. Guten Morgen, Michaela. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich wollte nochmal auf das Thema gestern zurückkommen. Das Schweigen. Schweigen, genau, ja. Und ich habe jetzt nach 20 Jahren mein Schweigen gebrochen. Bei deinen Kollegen. Mhm. Und also ich wurde als kleines Kind missbraucht 3 Jahre. Und irgendwie, weiß nicht, habe ich jetzt im. Mein inneres Kind hat gesagt, sag's nicht, sonst passiert dir irgendwas. Mhm. Oder mein Kopf sagt, mein erwachsener Kopf sagt, rede. Also gehst du irgendwann nochmal innerlich kaputt damit. Ja. Du hast jetzt gerade durch deinen Anruf bei uns dein Schweigen gebrochen. Ja, genau. Du hast bisher niemandem davon erzählt. Niemandem vorher, nein. Du sagst, weil ich einfach nur Angst hatte, dass irgendwas passiert. Mhm. Weil mir halt oft gedroht hat, er wird mich umbringen, wenn ich was sage. Ja. Wer ist er? Das war der Ex-Freund von meiner Mutter. Mhm. Und du sagst, du hast 20 Jahre geschwiegen. Du bist jetzt 25 ja. Jahre alt. Genau. Das war also in... Hier. Bitte? Ich war damals 4, wo ich damit angefangen habe. Und wie lange hat er das getan? 3 Jahre. 3 Jahre? 3 Jahre, ja. Mhm. Und irgendwie habe ich jetzt auch so ein bisschen Angst. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so ein ganz komisches Gefühl im Bauch, irgendwie Angst. Und was ist denn das für dich jetzt für ein Gefühl, wenn du das noch nie gesagt hast und du hast es jetzt ausgesprochen? Auf einer Seite eine Erleichterung. Mhm. Und auf eine Art dann halt wieder die Angst. Mhm. Lass uns mal eingehender über die Angst reden. Wo ist denn dieser Mann zurzeit? So viel ich weint, meine, lebt er noch in Witten, wo ich damals auch gewohnt habe mit meiner Mutter. Ja. Aber deine Mutter ist mit diesem Mann nicht mehr zusammen? Nee, also Gott sei Dank nicht mehr. Mhm. Die Angst bezieht sich darauf, dass du noch heute denkst, wenn du sprichst oder wenn du es gerade zur Anzeige bringen würdest, dass dieser Mann dir etwas antut. Ja, genau. Weil er damals dem kleinen Kind auch solche Drohungen gegenüber ausgesprochen hat. Ja, genau. Mhm. Das hat 3 Jahre gedauert. Ja. Wie kam das, dass er dann von dir abgelassen hat? Also ich weiß nur einen Grund, dass er halt gerne noch Kinder haben wollte, aber meine Mutter nicht. Mhm. Und es kann sein, dass es noch andere Gründe gab, auf jeden Fall haben sie sich dann getrennt. Ach so, durch die Trennung hast du dann auch deinen, bist du von ihm auch erlöst worden quasi. Ja, mhm. Genau. Glaubst du, dass deine Mutter wirklich nichts gemerkt hat damals? Vielleicht hat sie was gemerkt, ich weiß es selber nicht. Vielleicht wollte ich es auch nicht sehen oder nicht wahrhaben. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Mhm. Wie sind denn deine Gefühle deiner Mutter gegenüber? Gibt es da schon ja so ein bisschen Vorwurf? Warum hast du mich nicht geschützt und warum hast du dein kleines Mädchen nicht genau beobachtet? Ja, schon. Nur da sie es auch nicht weiß, mache ich mir halt in Gedanken halt Vorwürfe, dass sie halt nicht da war, wenn irgendwas ist oder sie nicht wirklich gemerkt hat oder nicht merken wollte, dass das halt was ist. Wie oft ist das denn damals passiert? Man kann sagen, jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag? In der Wohnung? In der Wohnung, wenn meine Mutter nicht da war, arbeiten war. Und er hat mich vergewaltigt, ich musste ihn anfassen, er hat mich damals nur angefasst und ein Kollege von ihm, der hat das dann alles gefilmt und fotografiert. Ach, da war noch jemand beteiligt? Ja, und dann hat der dann hinterher gefilmt hat, hat sich dann noch an mir vergangen. Mhm. Und ich bin gerade ein bisschen nervös. Ja, das verstehe ich aber auch. Und das ist ja auch eine ganz schlimme Geschichte. Und etwas sehr Schlimmes, was man dir angetan hat. Ja. Das heißt, an dir hat jemand ein sehr schweres Verbrechen begangen. Ja. Und dann wurde das auch noch gefilmt und damit hat man dann auch noch Geld verdient. Womöglich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was aus dem Videofilm geworden ist. Das will ich auch gar nicht mehr wissen. Mhm. Was hat dich denn dazu bewogen, jetzt hier anzurufen? Ich weiß nicht, mein größeres Kind in mir sagte, jetzt rede endlich darüber. Und ich weiß nicht, ich kann das nicht so einschätzen, warum ich das jetzt gesagt habe. Ich wollte einfach nur irgendwie loswerden. Mhm. Hast du den Eindruck, dass gerade vielleicht in der letzten Zeit dich das noch mehr oder immer mehr beschäftigt als früher? Ja. Mhm. Also ich habe es auch jahrelang verdrängt gehabt. Mhm. Und so jetzt in der letzten Zeit kam es dann immer Schritt für Schritt dann immer wieder irgendwie. Mhm. Wie lebst du heute, Michaela? Also ich habe eine eigene Wohnung. Mhm. War auch seitdem eigentlich habe ich mich schon oft selber verletzt. Mhm. Auch weil ich irgendwie Schuldgefühle dass ich auch Schuldgefühle mir gegenüber hatte. Mhm. Oder immer noch habe. Ja. Dass ich damals, Schuldgefühl habe ich jetzt immer noch sehr stark, weil ich damals auch nichts gesagt habe. Ja. Aber wiederum hatte ich auch Angst, was zu sagen, weil er mir halt immer gedroht hat. Mhm. Aber du musst dir, das ist sehr, sehr, sehr, ich sag mal nach meiner Erfahrung mit meinen Gesprächen mit betroffenen Menschen, sind diese Schuldgefühle normal. Obwohl sie natürlich überhaupt nicht begründet sind. Weil du konntest ja als kleines Kind damals dich nun überhaupt nicht wehren. Du warst ja noch so klein. Und du hattest Angst und du hattest überhaupt keinen Handlungsspielraum. Ja, es kann gut sein, dass ich vielleicht nicht Schuld daran habe, aber die Schuldgefühle sind immer da. Mhm, mh. Ja, das mit. Auch nicht vielleicht abzuschütteln, auch wenn es 20 Jahre her ist. Ja. Hast du einen Freund? Nee, im Moment nicht. Ich war mit einer Frau zusammen. Und, es ging, also mit der Sexualität, da habe ich noch so ein bisschen Probleme mit. Mhm. Weil wenn ich dann mit jemandem näher komme, dann kriege ich irgendwie so ein, immer so eine Panikattacke und kann dann einfach nicht. Und muss mich erstmal woanders hinsetzen, muss erstmal heulen und, ja. Und derjenige versteht das dann natürlich nicht oder hat es nicht verstanden. Das heißt, deinen Partnerinnen hast du das auch nicht erzählt? Nein. Nein, weil du gerade am Anfang ja gesagt hast, du hast es noch niemandem gesagt. Wie gesagt, ich habe das erste Mal drüber gesprochen, halt mit dir jetzt und mit deinem Team. Mhm. Michaela, ich glaube, du bist einer guten Intuition gefolgt, nämlich, dass irgendwas in dir gesagt hat, ich muss jetzt mich äußern, ich muss es sprechen, ich muss es ans Tageslicht bringen. Ja, ich wollte es auch irgendwie loswerden. Ja. Ich glaube auch, weil es sonst dich innerlich zerfrisst, wenn du es nicht, wenn du es weiter verschweigst. Deswegen finde ich den Anruf ausgesprochen mutig. Das muss man ja nochmal sagen, wenn man 20 Jahre geschwiegen hat und wenn man so etwas Schlimmes erlebt hat, ist das ein ganz großer Schritt, hier zu sprechen in der Öffentlichkeit und das finde ich ganz toll. Also mein großes Kompliment. Ich will auch anderen halt, auch mit diesem Anruf auch halt anderen Betroffenen halt auch den Mut geben, darüber zu sprechen und nicht so lange zu verschweigen. So, Michael, aber jetzt muss es auch weitergehen. Das ist ja erst der erste Schritt jetzt. Ja. Ich finde, und wir werden dir gleich behilflich sein, wie du das anstellst, wie du das organisierst und einfädelst. Ja. Ich finde, dass du jetzt dringend dir eine gute Psychotherapie suchen solltest. Ja. Und dann musst du sehen, wie stabil du bist in dieser Therapie. Dann solltest du darüber nachdenken, ob du diesen Menschen anzeigst. Ja. Ich finde das sehr gut, weil es sich ausgesprochen schlimm anhört, was du erzählt hast. Ja. Und er eigentlich hinter Schloss, nicht eigentlich, er gehört hinter Schloss und Riegel. Ja, ich habe halt nur Angst davor. Das verstehe ich. Und das soll dich jetzt im Moment auch noch gar nicht beschäftigen, die Frage der Anzeige. Im Moment geht es nur um dich. Nur um dich und dein Gefühl. Ja. So. Und du wirst jetzt im Hintergrund gleich von meiner Psychologin, von der Magdalena, gut betreut. Ja. Da könnt ihr auch in Ruhe nochmal sprechen. Und dann kann die Magdalena dir genau erklären, was gut wäre für dich jetzt zu tun. Ja. Ich möchte dir nur wirklich dringend raten oder dich bitten, dann auch wirklich weitere Schritte jetzt zu unternehmen. Für dich. Ja. Damit du mit all diesen schlimmen Dingen, die dir passiert sind, einigermaßen wirst zurechtkommen können in deinem Leben. Ja. Ich denke mal, ich kann es vielleicht verarbeiten, aber vergessen kann ich es leider. Das stimmt. Vergessen wirst du es nie, aber wenn man das verarbeitet, ist das schon ein großer Schritt. Ja. Also nochmal Kompliment, Michaela, dass du angerufen hast. Ja. Ich glaube, das war ein wichtiger Schritt für dich und dein Leben. Ja, ich glaube auch. Also, jetzt legst du bitte auf. Ja. Und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an und dann könnt ihr in Ruhe alles weitere besprechen. Alles klar. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Oder mailt domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können und entsprechend schnell auch reagieren können. Weiter geht's mit Burkhardt. Burkhardt ist 55. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema, Burkhardt? Mein Thema auch Schweigen. Und zwar ähnlich wie die Vorrednerin. Erlebnisse der Kindheit. Mhm. Was waren das für Erlebnisse? Das war ein, es waren Horrorerlebnisse. Diese Erlebnisse wurden lange verdrängt. Ich nenne es heute Familienfaschismus, was betrieben wurde, konkret. Familienfaschismus? Faschismus. Mhm. Konkret Faschismus deswegen, weil eingeteilt wurde in der Familie in höherwertige und minderwertige Menschen. Wer hat denn eingeteilt? Unser Vater. Der Vater. Wer war höherwertig und wer war minderwertig? Höherwertig waren die Schwestern und minderwertig waren die Brüder. Wir waren insgesamt 10 Geschwister. 10 Geschwister. Und alle Jungs waren minderwertig? Die waren minderwertig. Die Mädchen wurden regelrecht verklärt. Das sind besondere Geschöpfe. Das ist was ganz Wertvolles, was Kostbares. Die Jungen waren nutzlos im Prinzip. Das waren Menschen, die dann auch, und auch hier werde ich ziemlich deutlich, die wurden gefoltert regelrecht. Was hat man genau gemacht? Gefoltert, Folter sage ich deswegen, weil systematisch die Persönlichkeit zerstört wurde. Warum meinst du, hat der Vater Jungen nicht gemocht? Das hatte ich aus zweiter Hand. Ich hatte mit 14 Jahren aufgrund der Ereignisse einen Suizidversuch unternommen. Und habe wesentlich später dann die Unterlagen der Jugendpsychiatrie aus dem Klinikum Essen in die Hände bekommen. Mhm. Und da wurde geschildert, dass der Vater sein Scheitern auf die Söhne projizierte. Mhm. Und das war für mich eine ziemlich gute Erkenntnis gewesen, war auch sehr schlüssig gewesen. Mhm. Du sagtest 10 Kinder. 10 Kinder. Wie viele waren Jungs davon? Wir waren 5 zu 5. 5-5 war es? Ja. Ah ja, ja, du hast das glaube ich gerade auch gesagt. Hm. Regelrecht gefoltert. Sagst du vielleicht noch einige Beispiele, um das klar... Das fällt mir heute immer noch schwer, darüber zu reden. Das war ein Ritual, war das regelrecht. Es wurde dann zum Tusculum, so wurde der Raum genannt, befohlen. Man hatte sich zu entblößen, man hatte sich zu bücken. Man hatte vorher noch den Rohrstock zu holen und wurde dann geschlagen. Auf dem Po? Auf Gesäß, ja. Auf Gesäß. Mhm. Und vom Vater? Vom Vater. War die Mutter auch dabei? Die Mutter war nicht dabei. Und das war jetzt ein Minusprivileg, was nur die Jungen erlebten. Die Mädchen wurden nicht geschlagen, die wurden auch nicht. Wurdet ihr Jungs ausschließlich auf das Gesäß geschlagen oder gab es auch noch andere? Es kam, unser Vater war sehr cholerisch, es kam vor allem unser älterer Bruder, er wurde regelrecht zusammengeschlagen. Mit den Fäusten? Mit den Fäusten, teilweise auch mit Gegenständen. Und die Situation war die, dass alles, was irgendwie so an Geschwisterliebe hätte vorhanden sein können, von der Angst verdrängt wurde. Das heißt? Sie hatten, und das erschreckt mich immer noch, eine hämische Freude, wenn der andere dran war, man selber nicht. Ach so, es gab keine Solidarität unter den Jungs. Nein, also alles, was an Solidarität hätte vorhanden sein können, das wurde zerstört. Mhm. Gab es denn die ein oder andere Schwester, die auf eurer Seite war? Nein. Auch nicht? Ganz im Gegenteil. Mit einer kindlichen Selbstgerechtigkeit sondergleich, mit einer Freude, berichteten die, denunzierten die. Mhm. Auch da werde ich sehr deutlich, ich sage nicht petzen, sondern denunzieren. Und freuten sich dann, berichteten sogar untereinander, wie sich jetzt die Jungen verhalten, wenn jetzt hier die Schmerzensschreie zu hören waren. Der eine, ich hatte damals als Kind geschrien, ich muss aufs Klo zum Beispiel, um die Sache zu unterbrechen. Oder mein älterer Bruder, der schrie Mama. Und da wurde dann ausgewertet, wer ist denn jetzt hier klüger von den beiden in der Reaktion. Was war denn eigentlich mit der Mama? Die hat das doch mitbekommen. Zum einen war das ja geläufige Erziehungsmethode in der Adenauerzeit. In konservativen Kreisen. Das heißt, die hat das gar nicht als so schlimm empfunden, so als normal. Und dann war sie schwach. Ja, also ihr hattet in ihr keinen Pfeiler, wo ihr euch mal hin flüchten konntet. Auf keine Weise. Hat dieses Martyrium für euch die ganze Kindheit und Jugend angehalten? Das hat bei mir angehalten, bei meinem älteren Bruder angehalten, der ist mit 14 Jahren ist der abgehauen. Und keiner weiß, der war circa 2 Monate weg gewesen und keiner weiß, wie er in der Zeit gelebt hat. Man kann nur Vermutungen anstellen. Und der war ziemlich kräftig gewesen und hat auch sehr deutlich dann zum Ausdruck gebracht, ich schlag zurück. Der hat nicht mehr mitgemacht. Danach. Bei dir gab es mit 14 auch einen Zusammenbruch, wie du gerade. Mit 14 habe ich einen Suizidversuch unternommen. Und das habe ich auch dann angesetzt, als dann die ganze Sache gelaufen war, als ich aus dem Krankenhaus zurückkam und unser Vater meinte, er könnte weiter fortfahren. Da habe ich ihm ganz deutlich gesagt, haben ihn erpresst. Das geht nicht mehr, sonst mache ich nochmal. Wie lange warst du dann noch in der Familie? Bis zu welchem Alter? Bis ich meine Gesellenprüfung machte mit 17. Mit 17. Lebt der Vater noch? Nein. Hast du irgendwann, ist er alt geworden? Der ist 74 geworden. Hast du später mit ihm mal Tacheles geredet? Der Versuch hat immer wieder stattgefunden. Nur da haben unsere Eltern sich vorgedrückt. Wie ist das Verhältnis heute zu den anderen Geschwistern? Schlecht. Zu allen? Es hat sich jetzt seit 2 Jahren zu meinem jüngeren Bruder ein relativ guter Kontakt. Der aber auch so vorsichtig tastend ist. War das älteste Kind ein Sohn? Nee, das war eine Schwester. Das war eine Schwester. Und das war so gemixt vom Alter, immer wieder? Ungefähr jedes Jahr ein Kind, statt zwischendurch ein paar Fehlgeburten. Ich sag heute, das war so ein Rauschzustand, irgendwie war wie ein Motor, der nicht mehr gestoppt werden konnte, hat der Wahnsinn sich fortgeführt, wie es eben das biologisch nicht mehr hinhaute. Du hast am Anfang gesagt, du hättest auch gestern zum Thema Schweigen angerufen. Ja. Hast du über diese schlimme Kindheit lange und Jugend lange geschwiegen? Da habe ich viel zu lange geschwiegen. Ja. Ich hatte aufgrund der ich kam in das, was man ans Leben nennt. Und mein Vater sagte mir, als ich ihm deutlich sagte, ich mag das nicht mehr mit. Da war ich 14. Da hatte er erstmal ganz empört reagiert. Ich würde es noch bedauern, er wird mich nie mehr erziehen, so ungefähr. Und ich hatte selber deswegen unglaubliche Schuldgefühle. Ich habe den Tabubruch begangen. So reflektiere ich das heute. Dass ich überhaupt gegen den Vater, das war ja eine Person, die unangreifbar war, überhaupt nicht zur Wehr setzte. Das heißt, es gab diese körperliche Gewalt alle Jahre und dann setzte auch noch dieser psychische Druck ein, der durch seine Reaktion quasi bei dir entstanden war. Ja. Was war der Vater vom Beruf? Der war städtischer Angestellter, Imkermeister war der, bei der Groga in Essen. Als dein Vater, wann ist er, wie viele Jahre ist er jetzt tot? Der ist jetzt, muss ich rechnen, 20 Jahre. Als der Vater gestorben ist, was für ein Gefühl hattest du da? Da hatte ich geheult wie ein Schlosshund. Da hatte ich so ein Gemisch von Trauer und von Wut. Zum einen, der hat sich noch ganz gut über die Runden gebracht und es ist nie zur Sprache gekommen, nie gesagt worden, ich habe falsch gehandelt. Mhm. Machst du dir heute Vorwürfe, dass du sagst, ich hätte, als ich Burkhard erwachsen war, hätte ich härter an den rangehen müssen? Ja, wesentlich härter. Mhm. Zumal, als ich sehe ja auch die kaputten Typen, wobei ich da gehöre ich auch zu, ich sehe den menschlichen Schutt und da tue ich meine Schwester mit einbeziehen. Die Feigheit, sich der Vergangenheit zu stellen, sondern immer noch die Rolle, das Rollenverhalten von der Kindheit, was damals sogar notwendig war, immer noch weiter zu frönen. Ist deine Mutter dann sehr viel älter geworden noch als... Nein. Auch nicht. Das heißt, es gab ja hinterher auch keine Möglichkeit, mit ihr alleine mal zu reden. Nein, die Möglichkeit, also die Ehe ist später kaputt gegangen und dadurch ist der Kontakt zur Mutter dann auch ganz abgebrochen. Und sie ist dann verstorben auch? Ist dann relativ früh verstorben, sie war körperlich verbraucht durch die vielen Schwangerschaften. Gehst du zu seinem Grab ab und zu? Nein. Mhm. Der Mann ist tot. Mhm. Also da habe ich jetzt keine... Da sind keine emotionalen, was ich vermisse, was versäumt wurde, ist ihm ganz konkret zu sagen, du hast Menschen zerstört. Mhm. Ich musste meine Menschenwürde mir selber erarbeiten. Und das war ein sehr harter Prozess. Ich hatte erst mit 30 ungefähr den Stand erreicht, wo ich wusste, ich bin nicht minderwertig, ich bin was wert. Ja, ja. Glaubst du, dass du heute mit 55 so weit bist, dass du sagst, im Großen und Ganzen habe ich diesen Teil meines Lebens jetzt, den kann ich zu den Akten legen? Nein, kann ich nicht. Das Problem ist, es kommen Situationen vor, Erinnerungen werden durch Eindrücke, durch Geräusche oder durch Verhaltensweisen. Mhm. Menschen, die arrogant sind, kann ich absolut nicht ab. Da kann ich auch nicht mehr für mich garantieren. Mhm. Weil sofort die Erinnerung hinläuft zum Vater. Und da kommt das eben hier, da werden Menschen zerstört. Ich kann es nicht ertragen. Mhm. Das heißt, ich könnte durchaus sein, dass ich dann auch zuschlagen würde. Das ist aber noch nie passiert. Das ist noch nie passiert, aber es könnte passieren. Wollen wir hoffen, dass es nicht passiert? Ja. Hast du eine Familie? Nein. Nein, du lebst alleine. Ich habe drei Beziehungen gehabt. Zwei Beziehungen sind daran gescheitert, weil ich nicht die Wahrheit sagte, beziehungsweise weil ich geschwiegen habe. Mhm. Es sind zwei Komponenten, einmal der Vater und einmal aber auch die Schwester, die Übermächtigen, die in Vertretung des Vaters unreif diese waren, mit an der Zerstörung teilhatten. Mhm. Und die Frauen waren immer auch Schwester gewesen. Mhm. Und die letzte Beziehung, die war sehr harmonisch, einfach, weil ich die Wahrheit sagte. Mhm. Ich habe, als ich Mitte 20 war, Maschine schreiben gelernt und gleichzeitig dann so als Übungen die Erinnerungen festgehalten. Mhm. Da kam im Laufe der Zeit dann so 1000 DIN A4 Seiten ungefähr zusammen. Ja, aber vielleicht nicht schlecht, dass du dir vieles von der Seele hast schreiben können. Ja, das war wichtig. Ja. Da flitzen die Finger über die Tastatur. Ich habe die im Giftschrank quasi getan, die wurden nie rausgeholt. Mhm. Und bei der letzten Beziehung, die 7 Jahre gedauert hat, bis die Frau verstorben ist, da habe ich sie gewarnt. Mhm. Und da habe ich ihr den Giftschrank geöffnet im Prinzip. Mhm. Da waren wir tagelang fertig gewesen, weil auch selber für mich wieder eine ganze Menge hochgab. Das glaube ich. Und sie war damit konfrontiert, was in deiner Vergangenheit ist. Ich habe gesagt, ich bin kaputt, ich bin im Arsch. Ja. Lieber Burkhard, mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Ja. Ich danke dir für deine offenen Worte. Ja. Wenn du ein Gespräch noch wünschst mit meiner Psychologin, biete ich dir das sehr gerne an. Das wäre sehr gut für dich. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, ich dir auch. Wirklich von Herzen, alles Gute. Und du legst auf und du wirst dann von uns zurückgerufen. Alles klar. Tschüss. Und weiter geht's mit Sebastian. Nee, da habe ich mich verdrückt. Weiter geht es mit Sebastian. Hier ist er, 24 Jahre. Hallo Sebastian. Ja, schönen guten Abend, Domian. Sebastian, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe eine Affäre mit einer Frau, die verheiratet ist. Mhm. Wie lange geht denn hier? Läuft die Affäre schon? Also kennen tun wir uns seit circa 6 Wochen. Sie ist eine Arbeitskollegin von mir, ja, arbeitet aber an einem anderen Standort, also sprich, wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Also ihr kennt euch 6 Wochen und seit wann läuft was? Also so richtig seit circa 3 Wochen. Ah ja. Eine ganz junge, ja, Liebe. Quasi, ja. Ja, am Anfang hat man nur Mailverkehr, um das mal so zu nennen. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie immer weiter reingesteigert. Dann haben wir mal SMS geschrieben. Wie alt ist sie? Sie ist 26. Und verheiratet? Ja, recht frisch verheiratet, aber schon seit längerem mit ihm zusammen. Kind? Mehr Kinder? Kind nein. Mhm. Aber trotzdem schon einiges aufgebaut mit ihm. Also haben auch schon ein Häuschen. Ja. Also steckt schon einiges hinter. So. Und jetzt tuchtelt ihr beiden da so seit ein paar Wochen rum. Ja. Ist das von deiner Seite aus mit sehr viel Gefühlen schon verbunden oder ist es eher so ein Flirt, ein bisschen Sex und so? Nee, also von beiden Seiten definitiv ernst. Also da ist nichts, hat sie mir auch schon gesagt, haben auch schon offen drüber geredet, aber sie ist halt verheiratet, das ist halt das Problem, ne? Mhm. Nun ist das Ganze ja noch sehr, sehr, sehr, sehr frisch. Ich vermute mal, dass sie natürlich in ihrer Verbindung, in ihrer Ehe irgendetwas vermisst oder auch unglücklich ist, dass sie sich auf etwas Neues einlässt. Vermute ich mal. Also ich weiß, dass sie mit ihm jetzt verheiratet ist, der zweite Freund ist. Vielleicht will sie auch irgendwas nachholen, vermute ich, aber glaube ich aber eigentlich nicht. Habt ihr denn schon miteinander geschlafen? Also bis zum Schlafen ist es nicht gekommen. Aber es gab schon so ein bisschen Erotik und... Ja, das definitiv. Ja. Mhm. Und auch nicht zu knapp. Und nicht zu knapp. Das Problem ist, wir wohnen auch jetzt nicht direkt eine Straße weiter, sie wohnen ein bisschen weiter weg. Mhm. Und wir können uns halt immer nur dann treffen, wenn er auf Geschäftsreise ist. Mhm. Und selbst dann ruft er ja auch schon mal zu Hause an und lässt sich dann irgendeine Ausrede einfallen, dass er irgendwie mit einer Freundin auf Tour ist. Oder das so. Ist im Moment wahrscheinlich eine komplett geheime Sache mit euch, ne? Oder? Definitiv, da weiß keiner. Niemand, auch auf der Arbeit wird das auch ganz geheim gehalten. Nee, ganz geheim gehalten, ja. Ja, jetzt ist natürlich, ich meine, es ist ja noch alles neu, aber dennoch ist es die Frage, stellt sich die Frage, wie macht man das weiter? Wie lässt man das weiterlaufen? Vor allen Dingen musst du dir die Frage stellen. Also ich habe von Anfang an, oder ich hatte immer gesagt, so, wenn jemand in einer Beziehung ist, dann wutschelt der Fuchs jetzt nicht zwischen. Mhm. Und sie ist auch vom Typ her so. Aber irgendwie haben wir uns kennengelernt und das hat sich irgendwie immer weiter reingesteigert. Mhm. Und wir hätten beide vorher niemals gedacht, dass sowas passieren wird. Mhm. Das sagt man ja immer so. Mhm. Aber es ist jetzt halt passiert. Und jetzt wissen wir halt auch nicht so ganz, wie wir damit umgehen. Klar, du bist verliebt. Sie ist wahrscheinlich unzufrieden in ihrer Beziehung, hat sich jetzt in dich auch verliebt. Ja, definitiv. Und da kommen natürlich große, gewaltige Kräfte in Gang, gegen die man sich auch nicht so leicht sträuben kann. Das ist wahr. Du hast auch das Gefühl, dass das schon eine Frau ist, mit der du auch gut so reden kannst und da auch ein gutes geistiges Einvernehmen herrscht. Aber in jeder Lage. In jeder Lage. Alles sehen. Habt ihr denn schon so ein bisschen gesprochen darüber, wie es weitergehen soll? Na, bis jetzt noch nicht, da die Zeit immer sehr knapp war und sie immer so nach Feierabend vorbeigekommen ist auf dem Sprung, haben wir eigentlich schon die Zeit genutzt, viele Zärtlichkeiten auch noch zu sehen. So. Sebastian, lass es noch eine Weile laufen so und guck erstmal, wie es sich auch weiterentwickelt zwischen dir und ihr. Okay. Und dann. Also, ihr habt von meiner Seite alle Zeit der Welt, also. Ich will sie da absolut nicht bedrängen. Und ja, alle Zeit der Welt solltest du ihr auch nicht geben. Dann bist du irgendwann der Depp und das fünfte Rad im Wagen. Nee. Wie lange sollte ich ihr denn Zeit geben? Das ist die große Frage, die man, glaube ich, nicht allgemeingültig beantworten kann. Ich finde, im Moment ist das noch alles ganz, ganz im frischen Rahmen. 3 Wochen verliebt. Ich habe ja schon mit Leuten gesprochen, die waren 3 oder 4 Jahre in einer solchen Konstellation, wie du sie jetzt beschreibst. Und das ist definitiv zu viel. Ja. Aber so nach ein paar Monaten würde ich schon sagen, also dann muss die junge Frau irgendwie Butter bei die Fische tun, wohin sie will. Okay. Finde ich schon. Weil dann wirst du irgendwann zum Leidenden. Okay. Weißt du? Wenn du das Gefühl hast, sie entscheidet sich nicht für dich oder sie will euch beide irgendwie haben und das ist immer eine schwierige Situation. Eine klassische Situation ist das. Okay. Aber ich glaube, du wirst schon nach einer gewissen Zeit, wirst du merken, wie intensiv das für Sie auch ist und ob Sie bereit ist, vielleicht auch ein neues Leben zu beginnen. Also je öfters man sich sieht, umso mehr Zeitlichkeit man tauscht, umso intensiver wird das alles. Also ich weiß nicht, wie das mal ausarten soll. Das hat sie selber auch schon gesagt. Das ist halt verheiratet, da nicht viel dran. Ne? Da weiß man natürlich nie, wie man damit umgehen soll. Ja, auf beiden Seiten, ne? Ja, natürlich. Die Verantwortung, dass da eine Beziehung besteht und dass da jetzt reingefunkt wird, die trägt sie, finde ich. Das ist ihr Bier, das muss sie mit sich ausmachen. Wir beide unterhalten uns und dir würde ich sagen, beobachte das Ganze noch eine Weile. Okay. Auch wie du dich fühlst und dann finde ich schon, dass du auch etwas formulieren kannst, was du möchtest. Okay. Ja? Sebastian. Ja. In diesem Sinne. Das kann man so machen. Ja. Toll, toll, toll, alles Gute. Vielen Dank. Ja, bitte sehr. Mach weiter so, ja. Ich finde deine Sendung super. Dankeschön, Sebastian. Tschüss. Ja, mach's gut. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Wir sind live hier im Radio. 1 live und im WDR Fernsehen und in 1 Festival. Und wir können über alles reden, über das ihr gerne reden möchtet, was euch auf den Nägeln brennt. Hier ist der René und René ist 24. Hallo René. Danke, Domina. Ich bin richtig froh, dass ich da bin. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Aber ich heiße nicht Domina. Nein, ich meine, Entschuldigung. Nee, aber mein Problem ist, möchtest du es wissen? Ja, wir reden miteinander, klar, raus damit. Meine Mutter. Deine Mutter? Ja. Warum? Weil normalerweise habe ich früher, wo ich ein Kind war, oder Kind, Jugendlicher war, meine Mutter gehasst. Warum? Ich habe ihr den Tod gegönnt. Warum? Weil sie meine Kindheit versaut hat. Was hat sie gemacht? Ich musste zusehen, wie mein Stiefvater aus dem 10. Stock gefallen ist. Hab die Polizei gerufen, okay, da hat meine Mutter nichts dran schuld. Die Polizei hat mir nicht geglaubt. Eine halbe Stunde später habe ich meine Mutter angestoßen. Sie war noch am Fenster und hat ihn festgehalten mit meiner größeren Schwester. Und in dieser Sekunde ist er abgestürzt. Wie, und dann hast du die Polizei angerufen und die haben das nicht geglaubt? Dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, okay, jetzt ist er gefallen, jetzt könnt er kommen. Achso, du hast vorher schon angerufen, hier braut sich was zusammen. Ich gehe wirklich ziemlich viele Jahre zurück. Ja. Da war ich 11 Jahre alt. Na jedenfalls, meine Mutter hat mich dann die ganze Zeit, muss ich jetzt wirklich offiziell sagen, und da bin ich jetzt stolz drauf, wenn ich jetzt was Falsches mache, wenn ich jetzt den Müll nicht rausbringe oder sonst was, geht er jederzeit zur Polizei und sonst was. So, ich bin 15 geworden. Ich bin freiwillig abgehauen ins Heim. Mit 15 Jahren in Sonnenhof. Also weil die Mutter dich auch immer schlecht behandelt? Nee, weil sie jederzeit auch einen anderen Partner hat, ne? Ja. Die Unterwäsche weniger gewechselt hat wie die Partnerschaft. Schläge oder sonst was habe ich jederzeit kennengelernt. Was? Wen hast du kennengelernt? Schläger? Schläge. Ach, Schläge kennen. Also du hast Schläge von ihr kennengelernt. Also geprügelt. Geprügelt, sie hat dich geprügelt, ja. So, dann bist du raus aus der Familie, weg von der Mutter. Dann wusste ich endlich, okay, das ist nicht normal so in der Familie. Mit 15 bin ich dann abgehauen. Ja. Ins Heim. Ja. Da fing auch mein Leben an. Hast du dich freiwillig gemeldet? Ja. Mit 16 habe ich zum ersten Mal Geburtstag gefeiert. So, na jedenfalls, ich habe jederzeit verweigert, mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen oder sonst was. Ich hab sie gehasst, diese Frau. Ich übergöttlich, ich habe ihr den Tod gewünscht. Hat sie denn von sich aus versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Teilweise. Ja, aber du hast es nicht gewollt? Nee. Und wie ist die Situation heute? Heute ist sie so, dass meine größere Schwester, ich habe mit meiner kleineren Schwester, ich habe einen großen Bruder, der ist 28, noch eine Schwester, die ist 26, ich bin 24 und meine kleine Schwester ist jetzt 17 und sie wohnt leider noch zu Hause. Ja. So, und ich habe theoretisch nur noch Kontakt mit meiner größeren Schwester, die 26-Jährige. Sie hat auch zwei Nichten. Wie ist denn der Kontakt zu deiner Mutter im Moment? Ich habe, sie hat Streukrebs gerade. Ja, also sie ist schwer krank. Ja. Ja. Das hast du erfahren von deiner Schwester? Genau. Von der kleinen? Meine Schwester, nee, meine Großeren. Ja. Meine kleinere weiß gar nichts. Okay. Die weiß gar nichts davon. Die würde psychisch richtig kaputt gehen, weil ihr Stiefvater, weil ihr richtiger Vater aus dem 10. Stock gefallen ist. Also mein Stiefvater. Ist deine Mutter so schwer krank, dass sie nicht mehr gesund wird? Streukrebs. Die waren jetzt letzte Woche, die zwei Wochen Bestrahlung und Chemotherapie, aber das nur noch vorauszögern. Mhm. Und das ist in welchem Konflikt bist du jetzt? Ja, das größere Konflikt ist meine größere Schwester, die ist gerade mitten in der Ausbildung in Schleswig-Holstein. Sie hat zwei Kinder. Das ist wirklich eine einmalige Chance. Aber die hat sich jetzt für zwei Wochen krank schreiben lassen, was ich heute erst verstanden habe, weil ich sie heute erst richtig gesehen habe, dass sie psychisch fertig ist, weil ich ihr Montag gesagt habe eigentlich, dass sie nicht länger wie Januar, Februar zu leben hat. Was ist denn, wo sie eine Beerdigung zu planen haben. Und sie ist voll psychisch fertig. Ja, was, formulier doch mal dein Problem, weswegen du angerufen hast. Ich habe Angst, dass wirklich so passiert. Du hast Angst, dass die Mutter stirbt? Ich weiß es nicht. Normalerweise würde ich das total. Also lass mich mal. Normalerweise. Ich sag mal in meinen Worten. Du hast wirklich extrem viel, also schlimme Sachen mit und durch deine Mutter erlebt. Du warst jetzt lange von ihr getrennt und hast jetzt erfahren, dass sie schwer krebskrank ist. Und das bringt alles in dir durcheinander. Ja. So, dass du fast sogar Angst hast, dass sie stirbt, obwohl du ihr vorher manchmal fast den Tod gewünscht hast. Ja, und jetzt weiß ich, dass sie stirbt. Und ich möchte so viele Erklärungen haben. Mhm. Ich möchte so viel wissen, warum überhaupt sie mich so. Ja, verstehe. Oder warum. Ich verstehe, was du meinst. Hast du denn darüber nachgedacht, dass du jetzt besteht ja die Möglichkeit noch. Ja, habe ich probiert, aber wenn ich vor sie stehe, kann ich das nicht, weil sie... Standst du denn schon vor ihr? Ja. Ach, du warst schon bei ihr? Ja, im Krankenhaus. Und ich weiß, ich sehe die Medikamente. Ich war früher Altenpfleger. Und ich weiß, wie Streichhölzer aussieht. Das heißt, wenn genau die gleiche Chemotherapie. Das heißt, wenn du vor ihr stehst, kriegst du nicht die entscheidenden Fragen raus, die du fragen möchtest. Kann ich nicht, kann ich nicht. Aus Rücksichtnahme auch, weil sie so schwer krank ist. Weißt du, mir meine Schwester Montag waren wir das letzte Mal da. Weißt du, was sie mir gesagt hat? Nee. René, sag mal, ganz ehrlich, überlebt sie dieses Jahr noch? Und ich habe zu ihr gesagt, na klar. Die macht noch Februar mit. Weihnachten, Februar macht sie auf jeden Fall noch mit. Da haut sie mich auf einmal an. Sag mal, René, kannst du mir helfen bei der Bestattung? Meine größere Schwester wohnt genau neben dem Friedhof. Ja, ich verstehe. Können wir drum kämpfen um die andere, weil die Familie ist ganz eklig. Können wir darum kämpfen, dass unsere Mutter dahin kommt, dass wir sie wenigstens regelmäßig besuchen können? Da habe ich mich innerlich krass gewehrt. Ich habe versucht, Witze zu reißen. Aber ich wusste ganz genau, okay, meine Schwester, pass auf. Sie hat sie lieb und sie ist total fertig. So, pass auf, lass uns darüber sprechen, denn darum geht es dir, glaube ich, hauptsächlich. Ob du und wie du mit deiner Mutter noch sprechen solltest und kannst. Wie ist denn ihr Zustand im Moment? Kann sie normal reden? Sie macht eine gute Miene zum Würfelspiel. Als du sie besucht hast, hat sie dich da nach vielen Jahren zum ersten Mal gesehen? Sie hat sich zurückgehalten. Nee, ich frage dich, hat sie dich da seit vielen Jahren zum ersten Mal gesehen? Ich bin eine Woche vorher bei ihr zu Hause gewesen. Okay, aber noch mal weigert hat. Hat sie sich gefreut, als du kamst? Ja, tierisch. Tierisch. Pass mal auf, René, wenn dir das so im Herzen liegt, die vielen Fragen, finde ich, dass du ihr das auch jetzt zumuten kannst, ihr mit ihr darüber zu sprechen. Auch wenn sie schwer krank ist. Ich finde ja. Eigentlich müsste sie von sich aus anfangen zu sprechen. Würde es nie machen. Ja, aber dann mach du es. Wenn sie im Moment noch so stabil ist, dass sie reden kann, finde ich, dass du das Recht hast, das zu tun. Sie hat dir ja offensichtlich sehr viel angetan. Oh ja, ich wohne seit ich 17 bin alleine, bin hochverschuldet und will jeden Kontakt verweigern mit meiner ganzen Familie. Mhm. Naja, das ist mir schon klar, dass da ganz, ganz viel schief gelaufen ist. Das ist... Wie gesagt, mein Vater ist auf den 10. Stock gefallen. Ja. Du hast ja so viele Andeutungen gemacht und das ist so kompliziert und komplex, was du mir erzählt hast. Ich habe dir jetzt grundsätzlich gesagt, dass ich finde, dass du mit ihr sprechen solltest und die Chancen noch nutzen solltest, mit ihr zu reden. Ich möchte aber auf keinen Fall, dass wir jetzt so schnell das beenden. Ich möchte, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen und in Ruhe reden, im Hintergrund. Einverstanden? Ey, danke. Ja? Ich dachte gar nicht, dass du wirklich... Ey, danke. Ja. Dass du wirklich... Nee, wirklich... Ja. Okay, mein Lieber. Das geht so, du legst auf und mach das ganz einfach, bis wir dich gleich wieder anrufen. Das wird in den nächsten Minuten passieren. Okay, wirklich? Ja, aber hundertprozentig. Ey, danke. Ich hoffe, du kommst gut. Okay? Alles Gute, lieber René. Alles Gute. Tschüss. Ich geht das auch. Dankeschön. Tschüss. Danke, dass ich mit dir reden konnte. Ich danke dir. Alles Gute, René. Tschüss. Was? Hier ist die Rita. Und Rita ist 51. Guten Morgen, Rita. Ach, die Rita. Die Rita ist weg. Jetzt wollen wir nochmal gucken, ob die Maike da ist. Maike ist ein... Was ist denn los? Maike. Oder ob unser Computer spinnt. Dann versuche ich es mal mit Jasmin. Hallo? Hallo? Ja, da ist jemand. Ja. Jasmin, 23. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir, Jasmin? Ja, ich habe ein Riesenproblem. Ich habe, oder Riesenproblem, für mich ist es eins, vor 3 Wochen jemanden kennengelernt. Und wo wir uns kennengelernt haben, ging das ziemlich schnell. Also wir haben uns über das Internet kennengelernt, haben uns am nächsten Tag auch schon sofort getroffen. Und ich war sehr begeistert von ihm gewesen und er eigentlich auch, aber irgendwie wurde das immer weniger mit seiner Begeisterung. Und wir haben jetzt nur noch ganz regen Kontakt, also per SMS ab und zu mal, treffen uns ab und zu mal auch nur für 3-4 Stunden. Das war es dann aber auch wieder gewesen. Und ich habe ihn auch schon direkt darauf angesprochen, ob ich überhaupt eine Chance hätte. Und dann kommen dann nur oberflächliche Antworten, wie es hätte jeder eine Chance, da er eben solo ist und dass ich sehr sympathisch bin. Mhm. Aber nie irgendwie wirklich was Definitives von ihm. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil viele sagen mir eben, ich soll ihn einfach in Ruhe lassen und... Ja, hör mal, wenn ihr euch vor 3 Wochen kennengelernt habt und schon nach so kurzer Zeit das wieder irgendwie einschläft und er sich offensichtlich zurückzieht, dann ist doch die Antwort klar. Eigentlich schon. Ja. Ja. Mach dich doch nicht zum Hampelmann bei dem. Ja, aber... Du findest ihn gut. Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Aber er hält sich zurück. Ja. Das ist das Problem. Dann hat er keinen Bock. Hm. Ehrlich? Ja, es kommt immer nur dann eben, dass, ja, er findet mich sympathisch und sind eben auf einer Wellenlänge und, aber, ja. Aber sympathisch finden wir viele, ne? Eben. Und nett sind wir alle. Ja. So. Also, das sind so Sprüche. Ja, klar. Der will dich nicht als Partnerin haben. Hm. Ja, das Schlimme ist bei mir dann eben, dass ich das alles sozusagen in mich hineinfresse. Und dann eben auch Ärger mit meinen Eltern dann kriege, dass ich dann schon gezwungenermaßen auf die Waage bei meinen Eltern muss und so, weil ich dann eben so extrem abnehme. Ach so. Ja. Leidest du auch unter einer Essstörung? Ja, also Essstörung, ich esse so gut wie gar nichts. Ist das immer so, wenn du in Stresssituationen gerätst? Ja. Ja. Ja. Wie lange liegt denn deine letzte Beziehung zurück? Im Juni. War auch nicht lange gewesen, aber... Ja. Aber weißt du, Jasmin, lass mal die Kirche im Dorf. Hm. Das ist ja kein Drama. Das ist ja gerade mal so ein... Man hat sich beschnuppert und der eine sagt, nee, und dann ist gut. Ja. Wenn du dich jetzt mit dem schon ein halbes Jahr beschäftigt hättest, dann geht das ans Herz oder vielleicht noch länger. Ja, klar. Aber so ist das ja noch eher, kann man sagen, komm, Schwamm drüber, weg. ist halt so im Leben. Nur dadurch, ich wohne zwar schon seit 2 Jahren jetzt hier in der Nähe von Köln, aber ich kenne eben nicht so viele Leute hier. Und kriege ich dann jedes Mal auch von meinen Arbeitskollegen dann zu hören, dass ich mich eben dann auch, wenn ich dann eine Person kennenlerne, mich zu sehr drauf versteife. Das glaube ich auch. Du beißt dich dazu fest. Ja. Und entsprechend schwer fällt es dir, dich von so einer eigentlich komplett unbedeutenden Sache, die mal gerade 3 Wochen gedauert hat, loszueisen. Ja. Das ist im Prinzip gar nichts, was da jetzt vorgefallen ist. Ja, eben. Und das musst du dir klar machen. Das hat auch so direkt mit dir nichts zu tun. Der steht halt nicht auf dich, Punkt. So wie du auch auf viele andere Männer nicht stehst. Mhm. Und das ist auch nicht schlimm. Es ist ja gut, dass er das auch gleich hat signalisiert und dich nicht irgendwie noch ein bisschen bei der Stange gehalten und warm gehalten, die ganze Sache. Ja, aber treffen will er sich immer noch mit mir. Ja, aber dann mach du es doch nicht mehr. Ja. Wenn das klar ist, dass er nicht... Du bist an einer Beziehung interessiert. Mhm. Und wenn das für dich wirklich klar ist, dass er das nicht will. Ja. Das ist so, ne? Ja, klar. Dann würde ich mich mit dem nicht mehr treffen. Was sollst du? Vertane Zeit. Mhm. Auf zu neuen Männerherzen. Ja. Es gibt tolle Männer in Köln. Ja, also, hoffe ich doch. Da musst du nur auf die Straße gehen oder in Cafés oder Kneipen oder Diskos, weiß ich. Ja. Dann wird sich schon was Neues ergeben. Mhm. Also, ja. Jasmin, vergiss ihn. Ja. Lösch die Nummer im Handy und dann ist gut. Ja, werde ich machen. Toll, toll, toll. Alles Gute und viel Glück. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und jetzt begrüße ich herzlich den Timo. Timo ist 23. Guten Morgen, Timo. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, ist da Timo? Mit dem habe ich gerade eben geredet. Ich bin seine Freundin. So. Ja. Hier ist das Fernsehen, das Radio. Hier ist Domian. Ah ja, und worum geht's denn? Das weiß ich nicht. Timo hat bei uns angerufen. Der wollte mit mir sprechen. Und warum wollte er mit Ihnen sprechen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Da ist aber jetzt was schiefgelaufen, oder? Aber dann gibt es ihn gerade. Ja. Das hatten wir auch noch nie. Hallo? Ja. Jetzt. Spreche ich mit Timo? Ja. Kleinen Moment, warte, ich geh mal raus aus dem Zimmer. Ja. Geheimnisvoll. Ja, jetzt. Timo. Ja. Du hast hier angerufen. Ja, genau. Und das war gerade deine Freundin? Ja, genau, das war meine Freundin. Und die wusste nicht Bescheid, dass du angerufen hast? Nee, die ist gerade reingekommen. Ach so, das war gerade ein bisschen verwirrend alles. Ja, genau. Können wir denn jetzt reden? Ja, jetzt können wir reden. Ja, um also, was geht's denn? Ich kann nicht so laut reden, aber... Ja, ja, es geht um meine Freundin, also ich habe mitgekriegt, dass die bei meinem Vater halt aus dem Zimmer rausgekommen ist morgens. Und meine Schwester hat es zu mir gesagt. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Meine Freundin ist aus dem Zimmer, aus dem Schlafzimmer von meinem Vater gekommen, obwohl sie eigentlich hätte arbeiten sollen. Und meine Schwester hat es morgens dann gesehen. Oh. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Ich habe jetzt noch nichts gesagt. Kannst du denn, ich meine, sie weiß, mit wem du jetzt gerade telefonierst. Ich habe ihr das gesagt. Ja, eben. Meinst du, dass die jetzt nicht gleich ins Zimmer kommt, oder? Ich weiß es nicht, was sie jetzt weiß, oder ob sie dich kennt oder so, keine Ahnung. Ja? Weiß ich nicht. Also du meinst, wir können auf jeden Fall weiterreden? Ja, denke ich schon. Also wenn es nicht geht, dann sagst du einfach Schuss und legst auf. Ja, nee. Also wenn sie reinkommt oder so vielleicht. Nee, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich machen soll. Wann? Da ist gerade so ein bisschen durcheinander alles, war. Wann ist das passiert? Das war vor 2 Wochen oder so. Ja. Und du hast denn den schlimmen Verdacht, dass deine Freundin mit deinem Vater Sex hatte? Ja, also auf jeden Fall, dass sie was miteinander, ja. Ja, im Prinzip ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? 2 Jahre. Mhm. Hast du denn mal irgendwie was bemerkt, dass zwischen deinem Vater und ihr ein bisschen Flochten ist oder irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Also man denkt da eigentlich auch nicht so dran. Mhm. Nee, natürlich nicht. Aber hätte ja sein können, dass es sich auch. Aber wenn ich mir im Nachhinein überlege, dann ja schon. Also dass gewisse Blickkontakte halt irgendwie, ja, also wenn man im Nachhinein wohl bemerkt, drüber nachdenkt. Das ist ja ein ganz, ganz schlimmer und ungeheuerlicher Verdacht. Ja, eben, und deswegen weiß ich auch nicht mal, was ich machen soll, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch schon längere Zeit keinen Sex mehr mit ihr gehabt. Mhm. Deshalb? Und ja, ich weiß nicht, sie lehnt das immer irgendwie ein bisschen ab. Ja. Wie ist denn so die Stimmung überhaupt zwischen euch beiden? war eigentlich ganz gut. Also kann ich jetzt eigentlich nichts Schlechtes sagen. Mhm. Ja, aber... Gesehen hat sie dein Bruder. Nee, meine Schwester. Die Schwester. Ja, genau. Es war am Anfang nicht gut zu verstehen. Entschuldige, wenn ich das ein paar Mal nachfrage. Ja, nee, sorry, ich kann jetzt auch nicht so laut telefonieren. Die Schwester hat es gesehen. Ja, genau. Ja, hat deine Freundin gesehen, dass die Schwester sie sieht? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie sie gesehen hat. Ja. Was meint denn deine Schwester? Du hast doch mit ihr bestimmt darüber dann gesprochen. Ja, sie hat gemeint, dass es vielleicht nichts zu bedeuten hatte, also keine Ahnung. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Habe ich mit ihr auch so, ja, wir haben uns halt ein bisschen gesprochen und das kann ja auch nicht sein, dass die, was sucht meine Schwester im Zimmer, also im Schlafzimmer von meinen Eltern. Mhm. Um wie viel Uhr ist sie da rausgekommen? So um 6 oder so. Morgens? Ja. Und wo war deine Mutter? Die war auf so einem Seminar. Achso, die war nicht da? Nee, die war nicht da. Und wo warst du? Ich war zu Hause und habe halt noch geschlafen oder bin dann demnächst dann aufgewacht und bin auf Arbeit. Und als du aufgewacht bist, lag deine Schwester, deine Freundin dann wieder neben dir? Nee, noch nicht. Nee. Aber die war dann schon auf. Ja, die schafft halt nachts. Achso, das hat dich dann nicht so, dich dann nicht so gewundert, dass sie nee, nicht neben dir. Nee, im ersten Moment hat es mich überhaupt nicht gewundert. Ja. Nee, das. Ach, ich weiß auch nicht. Also Timo, das wird mich aber schwer belasten. Wirklich. Ja, das belastet mich auch. Total. Und du musst mit der reden. Sprichst du darauf an. Ja, soll ich mit ihr reden oder soll ich mit meinem Vater reden? Nee, mit ihr. Rede mit ihr. Rede mit ihr. Rede mal erstmal mit ihr. Sag ihr, dass die Schwester sie gesehen hat und sie soll eine plausible Erklärung geben, warum sie morgens um 6 Uhr rauskommt. Achtung. Jetzt kommt. Ja. Wollen wir aufhören? Nee, kleinen Moment. Ja. Ich war ganz kurz wissen, was ich dir jetzt habe, gerade ein bisschen was mitgekriegt. Ich telefoniere gerade. Ich kann mal wissen, mit wem du da redest, über unsere Probleme. Was für Probleme? Ja, so ein paar Brocken habe ich ja gerade mitgekriegt, ne? Ja. Timo, ich glaube, das klärt ihr beide jetzt mal alleine. Ja, gut. Sprich sie an, sprecht miteinander, dann müssen jetzt nicht alle Leute zuhören. Das macht ihr beiden mal alleine und sprich sie an und klär die ganze Sache, okay? Ja, alles klar. Okay, alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Moni. Moni ist, also heute haben wir mal Pech mit unserem System hier. Dann haben wir die Renate. Renate ist 54. Guten Morgen, Renate. Hallo? Ja, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Renate. Ja, ich rufe an, weil ich ein bisschen Hilfe brauche. Ja. Und zwar würde ich mich freuen, wenn mir vielleicht ein paar Zuhörer oder Zuschauer schreiben würden. Ja. So ein bisschen als seelische Unterstützung. Was ist denn los? Was ist denn das Hauptproblem? Mein Problem ist, dass ich schwer krank bin. Ich habe eine Autoimmunerkrankung. Und ich kann auch etwas schwer sprechen. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Doch, es geht sehr gut. Magst du den Namen der Autoimmunerkrankung nennen? Ja, Sklerodermie. Also auch den Bereich Kollagenose. Das ist entzündliches Bindegewebsrheuma. Mhm. Und da versteift das praktisch alles und wird starr. Und bei mir sind also alle Gelenke betroffen und alle Muskelbänder sehen, auch im Gesicht, die Kiefergelenke. Ich kann also kaum den Mund richtig aufmachen. Mhm. Bist du ans Bett gebunden? Ja, ich liege viel. Ich bin auf Pflegefall. Ja. Kannst du denn alleine dich noch bewegen in der Wohnung? Na ja, das kriege ich noch hin, ja. Ich habe auch einen Gehwagen und ja. Das wäre... Und die Nachbarin hilft dann auch ein bisschen noch mit dem Schlüssel zum Haus hier. Ja. Du lebst aber in deiner Wohnung alleine? Nein, ich bin verheiratet. Ach, du bist verheiratet. Mhm. Und dein Mann? Aber, ja, mein Mann muss ja auch arbeiten, ne? Mhm. Dann bin ich natürlich auch viel alleine. Hast du Kinder? Und, nein. Nein. Und wie lange hast du diese Erkrankung schon? Ja, die ist viel zu spät diagnostiziert worden. Und ich habe sie jetzt, schätzungsweise, 12, 13 Jahre. Mhm. Und diese Erkrankung schreitet immer weiter fort und wird schlimmer. Ja, ja. Mhm. Und deswegen haben die Mittel nicht mehr gegriffen, was man sonst bekommt, weil das um 10 Jahre zu spät diagnostiziert worden ist. Ah, ja. Ja. Und da hilft jetzt keine Mittel, die man sonst bekommt. Ne? Das heißt, du kannst gar nichts machen und man kann nur abwarten. Ja, also es ist jetzt so, dass die Schulmedizin nicht aufgegeben hat, weil sie nicht mehr weiter wissen, aus allen Fachbereichen. Mhm. Und ich kriege jetzt nur noch Schmerzmittel und Schlafmittel. Hast du denn starke Schmerzen? Ja. Ja. Und keiner weiß eben halt, wie lange der Körper noch durchhält. Also das kann ein paar Monate, das kann aber auch noch 2 Jahre noch gut gehen, also das weiß keiner. Mhm. Also das... Das heißt, das ist eine sehr, sehr, sehr ernste Situation, in der du steckst. Ja, Hast du große Angst vor der weiteren Entwicklung jetzt der Krankheit? Ja, sicher, natürlich. Also ich habe auch Angst vorm Sterben. Das ist natürlich, kann ich ja nicht einfach so tun, als käme das jetzt nicht irgendwann auf mich zu. Ne? Ich habe mich zwar gekämpft wie ein Tiger gegen die Krankheit, aber die Krankheit war stärker. Ne? Jetzt hattest du gerade am Anfang gesagt, du suchst Menschen, die dir schreiben. Ja, vielleicht gibt es ja ein paar gesund oder aber auch selbst Betroffene, egal durch welche Erkrankung, die vielleicht Lust haben, mir zu schreiben. Weil unser Freundeskreis ist auch zusammengebrochen. Fühlst du dich denn sehr einsam? Ja. Ja. Auch, auch trotz deiner Partnerschaft? Ja. Wie geht denn dein Mann mit der schweren Erkrankung um? Naja, das ist für ihn auch schwierig. Man fühlt sich natürlich hilflos. Und du kriegst sonst so, und du kriegst sonst so kaum Besuch? Also, nein. Also außer der Nachbarin, die mir hilft. Ja, und ich habe eine Therapeutin, die kommt alle 2-3 Wochen ins Haus, weil ich gar nicht mehr zu ihr kommen kann. Also Krankengymnastin kommt ins Haus. Ja. Wenn jemand schreiben wird, und davon bin ich überzeugt im Übrigen, könntest du denn zurückschreiben? Geht das noch? Das schaffe ich, ja. Das schaffst du. Kann man dich auch übers Internet erreichen oder über über den klassischen Postweg? Ja. Mhm. Das heißt, dann müsste man sich bei uns, man müsste zu uns die Post schicken und wir reichen es dann weiter an dich. Ja. Und also ich würde mich freuen, wenn vielleicht 2-3 Leute schreiben. Vielleicht gibt es ja 2-3, die mir schreiben. Es dürfen auch gern mehr sein. So ist es nicht. Also unsere Adresse ist hier ganz einfach. Das ist einfach WDR Köln, Redaktion Domian, Postfach 50600 Köln. Das kommt an, das ist ganz einfach. Das heißt, das wäre für dich schon ein bisschen Licht in der dunklen Situation, wenn du ein wenig mit jemandem, mal etwas von jemandem lesen könntest und dich austauschen könntest. Ja. Vielleicht auch ein Telefonat mal mit jemandem? Ja, also gerne. Oder strengt dich das zu sehr an, das Sprechen? Ja, schreiben ist erstmal natürlich leichter für mich. Ja, ja. Kann ich ja Pause zwischendrin machen. Ja, natürlich, ja. Aber das Sprechen ist natürlich doch etwas mühselig, ne? Anstrengend einfach. Also, liebe Renate, ich verspreche dir, gib dir mein Ehrenwort, dass wir natürlich alles sofort an dich weiterreichen. Wir haben ja deine Telefonnummer, dann können wir deine Adresse erfragen und wir schicken das dann gebündelt an dich, was hier bei uns ankommt. Und wenn ihr, lieben Renate, schreiben wollt, schreibt an uns einfach, WDR Köln, Redaktion Domian, Postfach 50600 Köln, und dann machen wir das so. Liebe Renate, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, weil unsere Sendung jetzt vorbeigeht. Ich muss mich verabschieden. Das ist ein Lied von mir. Alles Gute von ganzem Herzen und ganz viel Kraft. Dürfte ich dann vielleicht mit deiner Psychologin noch Wir rufen dich gleich nochmal an. Tschüss. Ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüss.